Offenbarung Kapitel 14. Und ich sah ein Lamm stehen auf dem Berge Zion und mit ihm 144.000. Die hatten den Namen seines Vaters geschrieben an ihre Stirn. Und hörete eine Stimme vom Himmel als eines großen Wassers und wie eine Stimme eines großen Donners. Und die Stimmen, die ich hörete, war als der Harfenspieler, die auf ihren Harfen spielen. Und sangen wie ein Neulied vor dem Stuhl und vor den Tieren, und den Ältesten, und niemand konnte das Lied lernen ohne die 144.000, die erkauft sind von der Erde. Diese sind's, die mit Weibern nicht befleckt sind, denn sie sind Jungfrauen und folgen dem Lamm nach, wo es hingeht. Diese sind erkauft aus den Menschen zu Erstlingen Gott und dem Lamm. Und in ihrem Munde ist kein falsches Funden, denn sie sind unsträflich vor dem Stuhl Gottes. Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewig Evangelium, zu verkündigen denen, die auf Erden sitzen und wohnen, und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern, und sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist kommen, und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen. Und ein anderer Engel folgete nach, der sprach, sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Wein ihre Hurerei getränket alle Heiden. Und der dritte Engel folgete diesem nach und sprach mit großer Stimme, so jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Mahlzeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der eingeschenket und lauter ist in seines Zornes Kelch. Und wird gequälet werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier haben angebetet und sein Bild. Und so jemand hat das Mahlzeichen seines Namens angenommen. Hie ist Geduld der Heiligen. Hie sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesum. Und ich hörete die Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Himmel sterben, von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke sitzen einen, der gleich war eines Menschen Sohn, der hatte eine güldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel ging aus dem Tempel und schrie mit großer Stimme zu dem, der auf der Wolke saß, schlage an mit deiner Sichel und ernte, denn die Zeit zu ernten ist kommen, denn die Ernte der Erde ist dürre worden. Und der auf der Wolke saß, schlug an mit seiner Sichel an die Erde, und die Erde ward geerntet. Und ein anderer Engel ging aus dem Tempel im Himmel, der hatte eine scharfe Hippe. Und ein anderer Engel ging aus dem Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief mit großem Geschrei zu dem, der die scharfe Hippe hatte, und sprach, schlag an mit deiner scharfen Hippe und schneide die Trauben auf Erden, denn die Beeren sind reif. Und der Engel schlug an mit seiner Hippe an die Erde und schnitt die Reben der Erde und warf sie in die große Kälte des Zornes Gottes. Und die Kälte ward außer der Stadt gekältert, und das Blut ging von der Kälte bis an die Zäume der Pferde, durch 1600 Feldwegs.